Sie lieben Krimis oder Thriller? Ja, ich auch. Und sie gehen ja immer nach demselben Schema. Zuerst ist der Auftritt eines Bösewichts, ein übler Bursche, der einem Opfer das Leben zur Hölle macht. Damit ihn das Publikum so richtig hassen kann, lässt der Autor des Krimis das Opfer vielleicht auch etwas leiden. Dann kommt der Auftritt des Helden. Er rettet das Opfer, tötet den Schurken und manchmal stirbt er dabei selbst. Er opfert sich selbst also auch noch auf. Und das Ganze nennt man dann ein Drama. Und was hat das mit dem Berufsleben zu tun? Das wird ja wohl nicht in deiner Firma stattfinden. Nun, zwischenmenschliche Beziehungen laufen nach demselben Schema ab. Und damit herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema das Drama-Dreieck. Ein wirklich spannendes Thema. Das Drama-Dreieck besteht aus drei Rollen, so nennt man das. Wir haben auf der einen Seite Täter, Opfer und auf der anderen Seite den oder die Retter. Diese drei Rollen sind nicht zwangsläufig mit drei Personen besetzt, weil die Eigenschaft des Drama-Dreiecks ist es, fast so wie ein Teufelstanz, dass die Rollen sehr, sehr schnell in der Dynamik dieses Drama-Dreiecks wechseln. Das heißt, aus einem Täter wird ein Opfer, aus einem Opfer ein Retter wird zum Täter und so weiter und so fort. Es beginnt zumeist mit einer klaren Positionierung, das heißt eher Täter oder eher Opfer oder eher retterlastig. Das heißt, du hast diesen Termin wieder komplett verbockt, wäre eine typische täterlastige Einstiegssituation, woraufhin das Gegenüber, der Gesprächspartner, ja fast als Opfer dann antworten wird und sich rechtfertigen wird. Funktioniert natürlich auch von der anderen Seite. Warum muss ich immer am Wochenende Dienst machen? Kann das nicht einmal jemand anderer tun? Dann wird also das Gegenüber eher täterlastig zu antworten versuchen. Beiden gemeinsam ist, sie sind voll in der Emotionalität verhaftet. Sie sind also auf dem Kindheits-Ich, um auch diesen Begriff wieder zu verwenden. Was ist so die Grundpositionierung der drei Rollen? Nun, der Täter hat eine sehr einfache Positionierung. Er sagt, ich habe Recht. Und dementsprechend eher sehr kraftvoll marschiert er auch durch die Diskussion, durch den Konflikt, durch das Streitgespräch und versucht, seine Position durchzusetzen. Was möchte er erzielen? Was möchte er bekommen? Was ist der Gegenwert, den er bekommt als Täter? Er bekommt Macht. Das ist die treibende Kraft. Das Opfer auf der anderen Seite sagt, ich bin unschuldig. Und hier ist ein Opfer gemeint, das nicht wirklich jetzt Hilfe braucht, sondern sich nur als Opfer darstellt. Also nicht jemand, der gerettet werden muss, weil er sich den Fuß gebrochen hat oder weil er vom Auto angefahren wurde, sondern jemand, der so, ich kann nichts dafür, kann da nichts machen, bin arm und bin auf jeden Fall unschuldig und nicht Beteiligter des Prozesses. Was bekommt oder was versucht das Opfer zu bekommen? Das Opfer versucht, Liebe zu bekommen. Und dann gibt es einen dritten im Bunde, das ist der Retter. Der Retter sagt auf jeden Fall von sich, ich bin der Gute, ich helfe ja. Wer sollte gegen jemanden, der helfen möchte, etwas einzuwenden haben? Und was bekommt der Retter? Was ist sein Begehr? Er möchte Anerkennung haben. Anerkennung für seine Leistung. Und dieses Drama-Dreieck bleibt in seiner Dynamik immer sehr schön am Leben, weil es erstens einmal durch Emotionen geführt wird und zum Zweiten die Rollen untereinander sehr rasch wechseln. Das Leben wäre natürlich einfacher, würden wir das Drama-Dreieck nicht verwenden. Weil das Drama-Dreieck hat eine sehr unangenehme Eigenschaft. Wir merken gar nicht, dass wir drinnen sind. Weil wir, gemäß unserer Rolle, immer von unserer Überzeugung ausgehen. Also jeder Täter sagt, ich habe Recht und ich versuche ja nur mein Recht durchzusetzen. Jedes Opfer sagt, ich bin unschuldig, ich habe ja gar nichts gemacht. Und jeder Retter sagt, ich bin der Gute, ich helfe doch. Und jeder tut das Beste. Und so nach der Methode, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und wenn wir im Dramadreieck drinnen sitzen, dann merken wir nicht, dass wir im Dramadreieck sind. Außer wir haben schon Erfahrung. Und wenn wir Erfahrung haben, dann ist es sehr sinnvoll, dass jeder der Beteiligten oder vielleicht sogar Außenstehende das Dramadreieck kennen und erkennen. Weil dann kann man einen Separator setzen, so nennt man das in der Fachsprache. Ein Separator ist sozusagen eine Barriere aufbauen. Was ist ein Separator? Ein Separator kann ein Lachen sein oder ein Satz sein. Sind wir wieder im Teufelstanz? Dann weiß jeder, hoppla, da sind jetzt Worte offensichtlich gefallen, die den anderen vermuten lassen, dass wir im Dramadreieck sind. Da muss ich aufpassen, weil wir wissen, wir kommen selbst nicht mehr raus. Und wer ist zuständig, dass ein Dramadreieck sich immer schneller bewegt? Da gibt es einen wirklich Schuldigen. Das ist selten der Fall, dass man Schuldige so eindeutig personifizieren kann. Und das ist immer dasselbe. Sie wissen es wahrscheinlich schon. Das ist man immer selbst. Weil wir sind die Einzigen, die etwas ändern können. Wir können unsere Rolle verlassen. Wenn wir Kraft genug haben, wenn wir genügend Optionen, Handlungsalternativen haben, dann können wir die Rolle verlassen. Wir können also als Täter situativ anders reagieren. Wir können als Opfer uns ein eigenes Selbstbewusstsein erarbeiten, auch in Konflikte hineinzugehen versuchen. Und wir können als Retter einmal schweigen und uns zurücknehmen. Oder eher als Coach auftreten und sagen, ich biete Hilfe zur Selbsthilfe an und nicht bereits die fertige Lösung. Das heißt, wir selbst sind es, die maßgeblich, zumindest mit einem Drittel, und das ist schon sehr viel, nicht? Mit einem Drittel daran beteiligt sind, dass das Dramadreieck nicht beschleunigt, sondern vielleicht sogar abgebremst wird. Wenn uns das nicht gelingt, ein kleiner Tipp, dann gehen Sie physisch aus dem Dramadreieck raus. Das sollte gelingen. Physisch heißt in diesem Fall, einen Satz sagen, so in die Richtung, lassen wir dieses Thema für später. Das ist noch kein provozierender Satz. Und dann körpersprachlich sich wirklich zurücknehmen. Oder wenn alle Stricke reißen und die Eskalationsstufe schon so hoch ist, wirklich den Ort des Geschehens zu verlassen. Ja, es ist schon richtig. Die meisten Menschen haben eine bevorzugte Rolle. Das ist ihre Lieblingsrolle. Entweder steigen wir eher opferlastig, täterlastig oder retterlastig ein. Wir suchen uns sozusagen, wo könnten wir denn Hilfestellung geben, egal ob sie gefragt ist oder nicht. Wo könnten wir unsere Position, unsere Machtposition ausleben, indem wir beweisen, dass wir Recht haben? Und wo könnten wir als Magnet fungieren, wo wir den Täter locken, um dann das Opfer zu spielen? Was wir uns überlegen können, um das Zusammenleben im Team, in der Firma, aber auch im Privatleben, bitte. Das gilt genauso im Privatleben, im Verein, im Fußballverein, bei den Lions, bei der Blasmusik, genauso wie im täglichen Umgang. Denken Sie daran, wenn Sie von einem Polizisten aufgehalten werden. Wer ist dort Täter, wer ist Opfer und so weiter. Also, es wäre leichter, wenn wir unsere Handlungsoptionen erweitern könnten. Wie gelingt es mir persönlich, immer das ist die Fragestellung, weniger angreifend oder weniger verteidigend oder weniger rettend tätig zu sein? Denn am besten starten wir bei uns selbst. Das ist ja letztendlich die einzige Person, die wir verändern können. Und wenn sich eine Person im Dramadreieck verändert, dann wird das Dramadreieck sehr viel an Kraft verlieren. Das Drama-Dreieck ist ja nicht auf Einzelpersonen oder kleine Gruppierungen begrenzt. Es können sogar ganze Staaten daran teilnehmen. Erinnern wir uns an George W. Bush und an seine Irak-Strategie. Als erstes ist George W. Bush als Retter aufgetreten, um das irakische Volk, das Opfer, vom bösen Saddam Hussein, das ist der Täter, zu retten. Eine typische Konstellation, das Opfer hat nicht gebeten, wollte nicht gerettet werden. Ein Retter, ich bin der Gute, tritt immer ungefragt auf. Aufständische Volksgruppen haben dieses gute Unterfangen und dieses gut gemeinte, dann hintergangen. Sie wurden zu Tätern. Und damit kann Bush weiterhin als Retter sich rechtfertigen, weil die Grundabsicht war ja gut, und darüber hinaus sich auch noch als Opfer stilisieren, und zwar als Opfer anderer Staaten und natürlich als Opfer der bösen Medien. Sie sehen, das Drama-Dreieck ist mannigfaltig einsetzbar. Und man muss zugeben, die Politik gehört zu den wenigen Aspekten, wo das Drama-Dreieck zumindest in seiner Dynamik aktiv ausgenutzt wird. Ansonsten stolpern wir meist hinein und müssen aktiv suchen, wiederum rauszukommen. Schauen wir uns vielleicht einmal einen Klassiker aus dem Familienalbum an. Also Papa, Mama, Sohn. Die Mutter sehr erwartungsfroh. Schau mal, mein Sohn, ich habe dir ein Hemd aus der Stadt mitgebracht. Sohn gelangweilt. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keine Hemden mag? Vater sehr bemüht. Ich wäre froh gewesen, wenn ich damals von meiner Mutter so ein schönes Hemd bekommen hätte. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben vorgetragen. Sohn schnippisch. Dann nimm es doch. Vater leicht ärgerlich. Solange du dein Smartphone an mein WLAN hängst, redest du nicht so mit deinen Eltern. Sie kennen das, früher hat das anders geheißen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Ja, mit dem Smartphone und WLAN ist es anders geworden. Der Sohn, Treppe nach oben schlurfend. Wer solche Eltern hat, braucht keine Feinde. Mutter, nachdem der Sohn außer Reichweite, also außer Hörweite ist. Musst du immer so mit ihm reden? Könnt ihr euch nicht einmal vernünftig miteinander unterhalten? Vater, verständnislos. Aber ich wollte dir doch nur helfen. Mutter dreht sich wortlos weg und bringt dem Sohn das Essen auf sein Zimmer und sagt zu ihm, du musst ihn verstehen, wenn du seine Eltern gekannt hättest. Und das Drama-Dreieck wird morgen am Küchentisch fortgesetzt. Viel Vergnügen bei den eigenen Erkenntnissen zum Drama-Dreieck. Und die große Bitte, versuchen Sie auszusteigen. Versuchen Sie, der oder diejenige zu sein, die sagt, ich erkenne es und mache nicht mit. Weder bei den Kleinen noch bei den Großen. Und damit eine schöne Zeit. Ganz ohne Drama und ohne Dreieck.